Guten Abend. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu der Veranstaltung heute. Das ist eine Veranstaltung des Bildungswerks der Heinrich-Böll-Stiftung in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Nahost. Und wir wollen zu dem Thema sprechen, 20 Jahre Bemühungen um eine Lösung des Nahostkonflikts unter dem Aspekt, wer vertritt eigentlich die Palästinenserinnen. Wir gehen so ein bisschen zurück, erst einen kleinen Schritt in der Geschichte, dass so vor 20 Jahren im September 1993 die Osloer Prinzipienerklärung unterzeichnet worden ist von der PLO und Israel und das doch zu Euphorie geführt hat, weil Palästinenserinnen und auch andere Menschen gedacht haben, das ist ein Schritt auf dem Wege zu Ende der Besatzung und zu besseren Verhältnissen in den besetzten Gebieten. Und nach 20 Jahren müssen wir feststellen, die Besatzung gibt es immer noch. Die Verhältnisse sind schlechter geworden, sodass einem fast die Fantasie dafür ausgeht. Und trotz unsäglicher Initiativen, die wir Friedensgespräche nennen, kommen wir hier auch keinen Schritt weiter. Und auch die gegenwärtigen Gespräche, die seit Juli letzten Jahres laufen zwischen der palästinensischen Autonomiebehörde, der israelischen Regierung und der US-amerikanischen Regierung, wirken jetzt nicht besonders aufmunternd. Im Gegenteil, sie legen die Vermutung nahe, dass bei den Gesprächen die meisten Palästinenserinnen außen vor gelassen werden, wenn nicht gar negiert werden. Und mit dieser Frage wollen wir uns heute beschäftigen. Wir wollen nämlich gerne wissen, wen die PA, also die palästinensische Autonomiebehörde, repräsentiert. Wir möchten gerne wissen, wer sie dazu ermächtigt hat. Und wir möchten auch gerne wissen, in welchem Namen sie eigentlich spricht. Das möchten wir umso lieber wissen, weil es doch auch innerhalb der palästinensischen Communities weltweit deutlicher wird, dass die Menschen dort immer häufiger sagen, die PA, die vertritt uns überhaupt nicht. Wir haben dazu Ingrid Jaradat-Gassner aus Bejala Bethlehem eingeladen. Darüber freuen wir uns sehr. Herzlich willkommen. Wir haben Sie eingeladen, weil Sie international als jemand gilt, der auf diese Fragen Antworten geben kann. Und ja, wir freuen uns, dass du da bist. Ich gebe relativ schnell das Wort an dich weiter. Ingrid wird selber was zu sich erzählen. Sie wird ungefähr eine Stunde zum Thema sprechen. Wir haben dann Zeit für Fragen und Antworten. Und irgendwann kommt es dann auch zum Ende der Veranstaltung. Ich bin Doris Randam vom Arbeitskreis Nahost und werde den heutigen Abend moderieren und habe jetzt noch einen wichtigen Teil im Zusammenhang mit der Veranstaltung vergessen. Und das sage ich jetzt deswegen, damit ich es nicht wirklich ganz vergesse. Das ist eine Veranstaltung, wie gesagt, des Bildungswerks der Heinrich-Böll-Stiftung in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Nahost und realisiert durch Mitteln der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin. Übergebe an dich. Achso, du hast einen Einsatz. Ja. Guten Abend, ist das okay? Ja. Also vielleicht noch ganz kurz etwas zu mir selbst. Also ich lebe seit den 80er Jahren in Palästina und habe eigentlich die ganzen Jahre immer mit palästinensischen Nichtregierungsorganisationen gearbeitet. Ich bin Mitbegründerin von Badil Resource Center for Palestinian Residency Refugee Rights, eine Organisation, die zur palästinensischen Flüchtlingsfrage arbeitet. Derzeit arbeite ich mit einer Koalition von Organisationen, die zu palästinensischen Rechten in Jerusalem arbeitet. Ich war auch mit beteiligt an der Gründung der BDS-Kampagne in Palästina. Und so mein Schwerpunkt ist mehr so die analytische Seite und die Studien und Strategien zu den verschiedensten Kampagnen. Insofern war ich nicht so begeistert über dieses Thema, zu dem ich heute hier sprechen sollte. Denn es ist vielleicht eines der schwierigsten Themen und es hat niemand wirklich Lösungen und Antworten dazu. Und insofern ist alles, was ich heute sage, sind einfach Überlegungen, die so aus den verschiedensten Diskussionen entstehen, und es ist alles irgendwie Teil eines Versuches, irgendwie die derzeitige Krise der Vertretung, der demokratischen Beteiligung irgendwie zu überwinden, aber ich habe echt keine Lösungen und ich bin auch nicht hier, um da irgendwie das umfassend zu erklären, oder weil ich glaube, das ist einfach eines der schwierigsten Themen, denen Palästinenserinnen heutzutage gegenüberstehen und die einfach das gelöst werden muss, aber wo noch niemand so richtig den Ansatz dazu hat. Das wollte ich irgendwie vorab sagen, weil ich nicht die Expertin für die Frage der palästinensischen Vertretung bin, also das, um das irgendwie klarzustellen. Ja. Andererseits, und dann haben wir gedacht, okay, zu diesem Thema ist es vielleicht zuerst einmal wichtig, ein paar irgendwie so Begrifflichkeiten zu klären. Und vielleicht ist es auch, man, so wie ich die Leute hier sehe, wahrscheinlich weiß das jeder, aber es ist nicht immer so bekannt. Wer sind die, wenn man irgendwie spricht über Vertretung von Palästinensern, Palästinenserinnen, wer sind die Palästinenser, was ist irgendwie Bedeutung von Vertretung, was soll vertreten werden, was sind die Rechte, die irgendwie unbedingt vertreten werden müssen. Und ich wollte irgendwie kurz damit anfangen, bevor wir dann irgendwie über so die derzeitige Krise palästinensischer Demokratie oder Vertretung diskutieren. Und letztendlich wollte ich auch ein paar so Ansätze vorstellen, die es derzeit gibt, die zwar nicht Lösungen sind, aber zumindest zu einer, vielleicht längerfristig zu einer Lösung beitragen können. Also vielleicht einmal zuerst, ja, wer sind Palästinenserinnen? Und an und für sich ist die Antwort hier relativ einfach, weil es gibt palästinensische rechtliche Grundlagen, um das irgendwie zu klären. Es ist eben auf der Basis der Charta der PLO und auch der Gesetze der palästinensischen Autorität sind einfach Palästinenserinnen alle die und die Nachfahren derer, die halt während der Zeit des britischen Mandats in Palästina gelebt haben und auch einen Anspruch auf Staatsbürgerschaft damals hatten, und ihre Nachkommen. Und das ist vielleicht wichtig, heute wieder öfters mal zu wiederholen, weil eben es so den Trend gibt, gerade irgendwie so auf der internationalen Ebene, Palästinenser immer mehr auf die zu reduzieren, die halt derzeit in den 1967 besetzten Gebieten leben, und dass das irgendwie so langsam oft aus dem Bewusstsein verschwindet, dass es viele Palästinenserinnen gibt, die eben nicht dort in den besetzten Gebieten leben, und dass das nicht die einzigen Palästinenserinnen sind. International oder eben auf nach der es gibt eben nach der Definition der UNO, oder da gibt es eigentlich überhaupt keinen Widerspruch, es gibt eben mehrere UNO-Resolutionen aus den vor allem aus den 70er Jahren, wo es um das Recht auf Selbstbestimmung und um die unveräußerlichen Rechte der Palästinenser geht. Und da wird eben immer wieder auch klargestellt, dass das palästinensische Volk eben das im Zentrum dieser Frage um Palästina steht. Und dieses palästinensische Volk ist nie geografisch irgendwie eingeschränkt worden, bis heute nicht. Also auch nach bestehenden UNO-Resolutionen gibt es keinen Grund anzunehmen, dass Palästinenser nur die in den 1967 besetzten Gebieten sein sollten. Wenn man sich tatsächlich die geografische Verteilung des palästinensischen Volkes heute ansieht, dann sieht man, dass ungefähr die Hälfte im historischen Palästina lebt, also ein bisschen über 40% in den 1967 besetzten Gebieten, und dann gibt es noch die 1,6 oder die 1,6 Millionen Palästinenserinnen, die israelische Staatsbürger sind, und die andere Hälfte sind eben dann außerhalb des historischen Palästina, vor allem eben und der Großteil davon eben Flüchtlinge von 1948 und auch 1967. Insgesamt, und das ist irgendwie so das ist eines irgendwie der Ergebnisse eben so der statistischen Studien, insgesamt sind ungefähr 70% aller Palästinenser auf irgendeine Weise Vertriebene oder forced displaced, also die gezwungen wurden, ihre Heimat oder halt ihren Herkunftsort zu verlassen. Nicht alle Flüchtlinge im Ausland, es gibt auch genug innerhalb des Landes Vertriebene. Insgesamt werden Palästinenserinnen heutzutage auf rund so 11 Millionen plus geschätzt, aber natürlich hat niemand genaue Zahlen, wie viele Palästinenserinnen es heutzutage gibt. Die Frage nach den Rechten, die irgendwie eine Konfliktlösung eben, die wichtigsten Rechte, die jede Konfliktlösung irgendwie auch realisierbar machen müsste für Palästinenserinnen, sind natürlich die anerkannten unveräußerlichen Rechte des palästinensischen Volkes. Das heißt einerseits das Recht auf Rückkehr der Flüchtlinge, natürlich das Recht auf Selbstbestimmung, zusätzlich zu Unabhängigkeit und Souveränität. Und also jede Lösung des Konflikts muss diese Rechte für Palästinenserinnen realisierbar machen. Was Vertretung betrifft, einerseits wissen wir alle, ja, es gibt die anerkannte Vertretung des palästinensischen Volkes, international anerkannt, die PLO, eben seit den 60er Jahren, die auch eben dann Beobachterstatus an der UNO bekam in den 70er Jahren und heutzutage auch als Beobachterstaat vertreten ist an der UNO. Was vielleicht interessant ist, eben in Bezug auf Vertretung, ist, dass man dieses Vertretung ist irgendwie ein Begriff, der verschiedene Bedeutungen haben kann. Ja. Einerseits geht es um die Vertretung in internationalen Beziehungen, auf internationaler Ebene, so wie eben die PLO derzeit auch anerkannt ist. Andererseits hat Vertretung auch menschenrechtlich gesehen und immer mehr auch die Bedeutung von Partizipation und Beteiligung der Bevölkerung und auch die Verantwortlichkeit der Regierenden gegenüber der Bevölkerung, die sie vertritt. Und eben, wenn man jetzt irgendwie so irgendwie das Thema Vertretung diskutiert, dann muss man wahrscheinlich irgendwie auf beide Ebenen da irgendwie sehen, inwiefern, wie steht es mit palästinensischer Vertretung auf internationaler Ebene und wie steht es mit Vertretung des Volkes oder der Bevölkerung, die das Subjekt dieser Palästina-Frage insgesamt darstellt. Und dazu möchte ich dann später irgendwie auch ein bisschen mehr im Detail sprechen. Oslo, ich glaube, wir brauchen über Oslo irgendwie nicht sehr lange oder im Detail sprechen, weil es ist irgendwie mittlerweile ganz klar, was irgendwie so die Probleme mit dem Ansatz von Oslo waren. Und wir sehen irgendwie 20 Jahre später so das Fazit davon, das kann man alles relativ einfach zusammenfassen. Ja. Also so wie ich das sehe, ja, also so die größten Probleme oder die Hauptprobleme mit dem Ansatz von Oslo waren einfach, dass es erstens von Anfang an, also eine der Prämissen war irgendwie, dass eine Konfliktlösung ein starkes Israel braucht. Das ist so eine der Grundannahmen der Architekten von Oslo. Also Israel kann nur Frieden schließen, wenn es ein starkes Israel ist. Das zweite Problem war natürlich, dass es von Anfang an in so einer Art, also so in der Literatur zu Peacemaking, wie heißt denn das auf Deutsch, also so, da gibt es irgendwie so die verschiedenen Modelle, ja, und Oslo ist jetzt ein typisches Beispiel von Elitepakt, also Elite-Pact-Making, so unter dem Ausschluss irgendwie der Bevölkerung, wo sich halt irgendwie die Eliten einigen und das so viel wie möglich hinter verschlossenen Türen abgehandelt wird, um dann später die Bevölkerung da irgendwie mit einzubinden und zu motivieren, da auch irgendwie mitzumachen. Das in Oslo ist halt ein Beispiel für diese Art von Ansätzen zu Peacemaking. Dann natürlich auch ein weiteres Problem war von Anfang an die rechtlichen Grundlagen von Oslo, wo das irgendwie im Vergleich zu anderen Ansätzen oder anderen Friedensbemühungen, wo einfach die internationalen, also die Referenzen zu den rechtlichen Grundlagen, die waren einfach sehr spärlich in Oslo von Anfang an. Und also hauptsächlich eben in Bezug auf die UNO-Resolution 242, wo es halt um den mehr oder weniger um den Rückzug, also das Ende der Besatzung oder den Rückzug aus den 1967 besetzten Gebieten geht, wo es aber, wenn man versucht irgendwie zu sehen, wie sehr sind die Rechte von Palästinenserinnen, also menschenrechtlich, was sind die Grundlagen für den Oslo-Rahmen, da findet man sehr wenig an, also es gibt irgendwie keine direkten Verbindungen zu den wichtigsten Menschenrechtsinstrumenten schon im Rahmen von Oslo. Es ist also mehr oder weniger so, es geht um den Rückzug aus den 67 besetzten Gebieten. Und dann war natürlich schon mal von Anfang an der Ausschluss der palästinensischen Staatsbürgerinnen in Israel, die waren irgendwie nie wirklich Teil der Oslo-Friedensbemühungen, weil die galten halt einfach dann als interne israelische Angelegenheit, als Staatsbürger Israels. Also es ging halt sehr eng definiert um das Territorium von 1967. Formal waren die Flüchtlinge, 1948 Flüchtlinge, schon Teil eben der, des Oslo-Rahmens, und diese, also dieser Friedensprozess sollte ja auch zu einer Lösung der Flüchtlingsfrage führen. Tatsächlich hat sich das relativ schnell so etabliert, dass es mehr oder weniger so informell dieses Common Knowledge irgendwie sich so entwickelt hat, dass mehr oder weniger es einen Austausch gibt, also Flüchtlings das Recht auf Rückkehr im Gegenzug zur staatlichen Unabhängigkeit in den besetzten, also zum israelischen Rückzug aus den besetzten Gebieten. Das ist zwar nicht immer irgendwie so öffentlich so präsentiert worden, aber man kann immer hören, wenn die Leute, also wenn Leute sagen, eigentlich ist die Lösung ja bekannt. Wir wissen ja alle, was passieren muss, damit es zu einer Lösung kommt. Damit ist immer gemeint, dass das Recht auf Rückkehr der Flüchtlinge nicht wirklich realisiert wird. Da muss man irgendwie so eine, ja, vielleicht eine humanitäre Lösung finden, eine gewisse Anzahl. Israel sollte da zustimmen, sodass man halt irgendwie zumindest so eine Art symbolisch irgendwie eine Lösung hat, aber wirklich, dass es wirklich zur Umsetzung des Rechts auf Rückkehr kommen wird, das würden alle, also wenn ich jetzt alle sage, dann meine ich so dieses ganze Umfeld. Es gab ja in den, heutzutage ja nicht mehr, aber in den 90er Jahren gab es ja eine Menge von eben einerseits die offiziellen Verhandlungen, aber dann eben eine Menge von diesen Experten und Technischen und Track 2 und Track 3 und diese ganzen Konferenzen und so, wo halt alles das irgendwie, die halt da irgendwie beitragen sollten, dazu die Rahmenbedingungen zu klären. Und da war es immer so, dass mehr oder weniger das Recht auf Rückkehr, da galt man ja irgendwie schon als irgendwie naiv oder schwarzes Schaf, wenn man da irgendwie vertreten hat, dass palästinensische Flüchtlinge auch wirklich ein Recht auf Rückkehr haben sollten. Insofern, das war so die Idee, war so das Quid pro Quo, also wenn man irgendwie wirklich über palästinensische staatliche Unabhängigkeit in den besetzten 67 besetzten Gebieten reden will, dann muss man auch verstehen, dass das Recht auf Rückkehr der Flüchtlinge irgendwie der Preis dafür ist. Das war so irgendwie das allgemeine Verständnis, das sich da entwickelt hat. Und ja, eben, und so die Grundannahme dieses ganzen Oslo-Friedensbemühens war irgendwie so, dass wenn die palästinensischen Vertreter oder Verhandler mit den Israelis, wenn die diese notwendigen Zugeständnisse machen, vor allem eben das Recht auf Rückkehr der Flüchtlinge, das nicht da irgendwie in den Vordergrund stellen, sondern eher da Zugeständnisse zu machen, dann wird Israel im Austausch dafür die Besatzung beenden. Das war so die Grundannahme, die bis heute irgendwie auch noch aufrechterhalten wird, obwohl die Fakten eigentlich ziemlich dagegen sprechen. Aber das war so das Umfeld von Oslo, mehr oder weniger von 94 bis vor kurzem. Und ich meine, 20 Jahre später, ich glaube, es ist irgendwie ja, ziemlich deutlich mittlerweile, was irgendwie die Bilanz ist. Ja? Ich meine, es gibt mehr oder weniger, oder es gab ja eh schon seit 2001 bis jetzt vor kurzem die letzte Runde, eigentlich eh nicht wirklich substanzielle Verhandlungen. Aber die 20 Jahre später ist einfach die Realität vor Ort so, dass es einfach noch mehr an Kolonisierung von besetztem Gebiet gibt. Es gab natürlich auch keinen Fortschritt in Bezug auf die Rückkehr der Flüchtlinge. Es gibt mehr an de facto annektierten Gebiet, nicht nur Jerusalem, das ja schon 1967 annektiert wurde, sondern eben mittlerweile schon große Gebiete, was immer so genannt wird als Settlement Blocks, das ist irgendwie so ein Begriff, wo man sich wenig vorstellen kann drunter, aber das sind relativ große Gebiete der Westbank, die halt mehr oder weniger schon de facto an Israel oder in Israel integriert wurden, einfach durch die Infrastruktur, die sie bauen, durch die Siedlungen. Es sind nicht nur die Siedlungen, es sind einfach diese riesigen Straßen, Brücken und ebenso das ganze Transportsystem. Auch das Jordantal ist eben zu einem großen Teil mehr oder weniger schon de facto annektiert. Und das einerseits, und ich glaube, was auch oft übersehen wird, ich glaube, also mein Verständnis dieser andauernden Blockade von Gaza ist, dass es eigentlich so eine Strategie gibt der graduellen Abtrennung, Ausgrenzung von Gaza. Also diese Idee, diese große Flüchtlingsbevölkerung auf diesem kleinen Stück Land irgendwie loszuwerden, die gibt es in der israelischen, im israelischen Denken schon lange. Das war auch schon, irgendwann hat es auch schon mal kursiert, immer wieder während der ersten Intifada sogar, weil man eben da diese große Bevölkerung von Flüchtlingen von 1948 hat. Mittlerweile haben sie die Siedlungen dort aufgegeben und ich glaube, man sollte mitdenken, wenn man es mit der Blockade zu tun hat und wenn man an die Zukunft von Gaza denkt, da sollte man irgendwie auch mit einbeziehen, dass es israelische Absicht irgendwie einen Plan gibt, Gaza einfach irgendwie auszugrenzen, abzuspalten, nicht mehr Teil des Gebiets zu haben, mit dem Israel, wo Israel irgendwie Verantwortung übernehmen muss, das noch irgendwie zu Palästina oder zu dem Gebiet gehört, für das es eine Lösung geben sollte, und vor allem nicht die Leute, die dort leben, die sollten da irgendwie eigentlich nicht mehr dazugehören zu der Bevölkerung, für die Israel noch irgendeine Verantwortung übernehmen muss. Und ich glaube, das ist irgendwie einer der Punkte, wo man sehr aufpassen muss in Zukunft in Bezug auf die Einheit des Gebiets und der Bevölkerung in den besetzten Gebieten, weil es da irgendwie so den Trend gibt, da immer mehr abzuspalten und immer mehr auszugrenzen. Und Gaza ist halt momentan die Gelegenheit. Das ist irgendwie so, dass irgendwie 20 Jahre nach Oslo, also ich glaube, wir alle haben irgendwie das Gefühl, wir sind einfach in einer Situation, die irgendwie im Vergleich, wo wir standen, 91, 92 vor Oslo, wenn man sich das, wie das Land damals aussah, wie sich die Leute damals bewegten und im Vergleich zu heute ist die Situation einfach viel, viel schwieriger und viel, es gibt viel mehr an Unterdrückung, als es noch vor 20 Jahren gab und so, dass dieser Friedensprozess eigentlich letztendlich die Dividenden des Friedensprozesses sind hauptsächlich auf israelischer Seite zu finden. Israel hat enorm wirtschaftlich, aber auch so eben international politisch integrationsmäßig sehr aus diesem Oslo-Friedensprozess profitiert, dass Israel das bis in die, also vor Oslo bis Ende der 80er Jahre war irgendwie ein ziemlich einfaches Land und heute gibt es, die Entwicklung war ziemlich rasant und die Integration und wirtschaftlich, währenddem auf palästinensischer Seite ja, das Konsumniveau stieg, aber es stieg auch enorm die Verschuldung. Also das ist irgendwie sehr alles, was man so sieht an Infrastruktur, die sich verbessert hat, aber sonst irgendwie so und die Häuser, die Autos, die die Leute heutzutage fahren, die sind sie natürlich vor 20 Jahren nicht gefahren, aber es ist eben alles irgendwie auf Pump und das ist auch irgendwie eine der Risiken oder eine der Gefahren momentan. Die Leute haben auch viel an Freiheit verloren, im Sinne von nicht nur Bewegungsfreiheit, sondern die Möglichkeit, zum Beispiel die Möglichkeit, Widerstand zu leisten, weil eben alle irgendwie denken müssen an ihre Rückzahlungen an die Banken, die Wohnung, das Auto, also so wie die Leute früher relativ frei waren zu entscheiden, ob sie da jetzt irgendwo, das noch länger akzeptieren oder ob sie da irgendwie einfach, weil Widerstand kostet natürlich was. Man kann nicht irgendwie einen regulären Job haben und auch da irgendwie auf den regulären Monatsgehalt zählen und zugleich jeden Tag auf der Straße sein und Demonstrationen organisieren. Das geht ein. Und eben diese Freiheit, sich für Widerstand zu entscheiden, die ist im Vergleich zu vor 20 Jahren heutzutage viel geringer. Einerseits. Dann natürlich, 20 Jahre nach Oslo, aber das Konfliktlösung haben wir immer noch nicht in Sicht. Wir waren zwar heute beim Auswärtigen Amt und da sind sie immer noch optimistisch, aber ich denke, wenn man irgendwie diese Situation wirklich kennt und wenn man ehrlich sein kann, dann sieht es nicht so aus, als hätten wir demnächst eine Konfliktlösung in Sicht. Und das habe ich schon angesprochen, es ist nicht nur die zunehmende Kolonialisierung, sondern eben auch diese zunehmende Fragmentierung des palästinensischen Volkes. Okay, früher hatten wir irgendwie die Bevölkerung in den 1967 besetzten Gebieten und Israel und Palästinenser in Israel und wir hatten die Flüchtlinge und Palästinenser außerhalb Palästinas, aber mittlerweile gibt es ja dann auch schon viel mehr an Fragmentation. Also wir haben Palästinenser in Ostjerusalem, die ja irgendwie schon ihre eigene Untergruppe irgendwie darstellen aufgrund dieser sehr unterschiedlichen Situation der Abgrenzung und Unterdrückung, unter der sie leben. Wir haben Palästinenserinnen in Gaza, die einen ganz anderen, schon jetzt viele Jahre irgendwie ganz anderen Lebenserfahrung auch oder irgendwie Umfeld haben. Und wir haben immer mehr ebenso diese ganze Einschränkung der Bewegungsfreiheit auch zu den verschiedenen Regionen. Es gibt so diesen Prozess der Lokalisierung, also es wird alles irgendwie sehr klein und jede Region hat irgendwie ihre eigene Politik und ihre eigenen Denkweisen und es ist alles irgendwie so ein Prozess der Fragmentierung und insgesamt des Schrumpfens irgendwie so, man wird immer kleiner, das ist irgendwie so das Lebensgefühl einfach. Und zugleich eben ein Ergebnis und sehr maßgeblich, denke ich mir, von Oslo ist natürlich auch die Krise der Vertretung. Wobei ich glaube, es ist nicht der politischen Vertretung, also ich glaube, es ist nicht nur ein Fazit von Oslo, weil das gab es, da gab es auch schon vorher viele ich glaube, die Diskussionen um die Demokratisierung und die Reform der PLO ist so alt wie die PLO selber. Also insofern ist es nicht nur ein Ergebnis dieses Oslo-Prozesses, aber ich glaube, diese ungünstigen Rahmenbedingungen für Palästinenserinnen, die da von diesem Oslo-Prozess geschaffen wurden, kombiniert mit diesem Ansatz dieses Elite-Pakt-Modells, wie man da irgendwie grundlegende die Zukunft des palästinensischen Volkes verhandelt hat in diesem Modell, ebenso unter Ausschluss der Öffentlichkeit, dann auch eben dieser schwache rechtliche Rahmen, gerade was irgendwie Menschenrechte von Palästinensern betrifft, da hat natürlich so die Krise der Beteiligung und der Vertretung so mehr oder weniger verschärft oder irgendwie heutzutage so offengelegt, dass es einfach einer Lösung bedarf. Und die Ausgrenzung eben, die da immer mehr, nachdem es ja früher, okay, man schönert so leicht rückblickend etwas, was vorher irgendwie bestanden hat, oder? Aber immerhin, es gab irgendwie eine Zeit lang die PLO, die so als Befreiungsbewegung eine gewisse Form der demokratischen Beteiligung und Diskussion erfüllt hat, wo irgendwie mehr oder weniger die Strategie und das Programm der PLO dafür stand, was irgendwie so die Mehrheit, für die Mehrheit der Palästinenserinnen erwünschenswert oder akzeptabel war. Heutzutage kann man das einfach nicht mehr so sagen, einfach weil erstens gibt es keine aktive PLO mehr und die PLO ist eben die einzige Instanz, die wirklich auch das Mandat hat, alle Palästinenserinnen zu vertreten. Die palästinensische Autorität, die wurde ja eigentlich als eine Instanz der PLO gegründet, die mehr oder weniger zuständig war für diese Übergangsperiode, bis es halt einen Staat Palästina und ein Ende der Besatzung hätte geben sollen. Es war ja nicht so die Idee, dass es einen Staat unter Besatzung geben soll. Die Idee war ja immer, dass die Besatzung enden sollte und dann gibt es einen Staat. Also so die PA hat ja von Anfang an nie dieses Mandat gehabt, das die PLO hat. Das Problem heutzutage ist, dass natürlich mit der ganzen internationalen Beteiligung oder Unterstützung dieses Prozesses, der Finanzierungen, der es immer mehr sich so, so darstellt, als wäre irgendwie die PA die Vertretung aller Palästinenserinnen, und da kriegen auch die Medien und die Journalisten, die kriegen das irgendwie nie über die Reihe, wer jetzt, was die PLO, weil die sieht man ja auch kaum mehr, also einerseits, dass es dann noch eine PLO geben soll und dass es da eine PA gibt und wie die zueinander stehen, das ist irgendwie auch 20 Jahre nach Oslo irgendwie scheinbar für die wenigsten oder für wenige einfach klar. Das Interessante ist, wenn es dann um Friedensverhandlungen geht und offiziell von palästinensischer Seite etwas unterzeichnet werden soll und vor allem diese Kompromisse, die da eingefordert werden, dann soll das natürlich die PLO machen. Ja? Und dafür ist immer noch die PLO gebraucht, weil irgendwie schon verstanden wird, dass wenn man irgendwie einen endgültigen Lösung des Konflikts haben will, dann braucht man die PLO-Unterschrift auf so ein Dokument. Aber sonst gibt es eigentlich international sehr wenig Interesse an der PLO und an der am Recht und an der auch irgendwie Ermöglichung demokratischer, palästinensischer, politischer Beteiligung und das Recht jedes und jeder Palästinenserin da auch wirklich sich an palästinensischer Politik zu beteiligen. Da gab es eigentlich nie sehr viel Interesse daran, sondern eben das Interesse an der PLO, das es derzeit noch gibt international, ist hauptsächlich im Zusammenhang mit, wer wird die Unterschrift unter ein zukünftiges Abkommen setzen, wo man genau weiß, das wird wahrscheinlich nicht das Abkommen sein, das sich Palästinenserinnen erwünscht hätten und für das sie so lange gekämpft haben. Ich meine, es hat im 2011, 2012 gab es irgendwie viele interessante Diskussionen und Debatten eben im Zusammenhang mit der Initiative zur der Anerkennung der palästinensischen Staatlichkeit in der UNO. Und es war vielleicht das erste Mal seit langem, dass diese zwei Bedeutungen von Vertretung irgendwie auch wieder mal öffentlich diskutiert wurden, weil eben es dann doch auf einmal irgendwie klar wurde, dass es da wichtig ist, aufzupassen, wenn man irgendwie, um die Mitgliedschaft in der UNO ansucht als Staat Palästina, dass man da eben aufpassen muss, dass man nicht die Vertretung des palästinensischen Volkes als Gesamtes verliert. Und es gab da am Anfang eben so die Euphorie irgendwie für den Staat und so, da war dann auf einmal irgendwie so, hoppla, da gibt es auch irgendwie, da muss man eben aufpassen, dass das nicht dann irgendwie so eben die Kehrseite davon ist, dass man eigentlich die Vertretung des gesamten palästinensischen Volkes verliert, die es ja formal und auf internationaler Ebene immer noch gibt. Und da gab es eben heftige Diskussionen eine Zeit lang. Und es war auch so dann der Anlass, wieder mal irgendwie auch anzusehen, wie es eigentlich rechtlich gesehen so nach die verschiedenen Völker- und Menschenrechtsinstrumente, weil es gibt ja einerseits eben viel Aufmerksamkeit oder Debatte oder auch so in der UNO Unterstützung für, nicht in Bezug auf Palästinenserinnen, aber insgesamt eben so die Demokratie und die Förderung der Demokratie und so, das ist ja irgendwie immer sehr im Vordergrund. Andererseits, wie steht es mit der Frage, Staaten, die eine Nation international vertreten, müssen die auch irgendwie ihr eigenes Volk vertreten, also irgendwie glaubhaft, oder ist, und da gibt es auch international inzwischen einiges an interessanten Entwicklungen, so, oder gerade für Palästinenser, die Palästinenserinnen, deren Recht auf Selbstbestimmung anerkannt ist und wo das palästinensische Volk irgendwie so anerkannt ist als das Subjekt oder die, dieses Selbstbestimmungsrechts, wenn dann es eine Vertretung gibt auf internationaler Ebene, die sagt, wir vertreten dieses palästinensische Volk, muss diese Vertretung auch irgendwie nachweisen können, dass sie tatsächlich das Volk und den Willen des Volkes vertritt, oder ist es komplett irrelevant? Und da gab es dann eben so verschiedene auch irgendwie Rechtsmeinungen dazu, und es gibt einen ganz interessanten Professor in Oxford, Guy Goodwin Gill, der ist irgendwie so einer der progressiveren Völkerrechtsexperten, gerade was in Frage des Zusammenhangs zwischen Vertretung ebenso auf internationaler Ebene, Demokratie, Selbstbestimmungsrecht, politische Beteiligung geht. Also da gab es dann eigentlich ganz interessante Diskussionen. Letztendlich wurde eben dieses Problem der internationalen Vertretung relativ einfach gelöst. Ich meine, wenn man sich die UNO-Resolution von 2012 ansieht über die, den Staat Palästina als Beobachterstaat in der UNO, da gibt es eben auch eine ausdrückliche, also einen Artikel dazu, der eben sagt, dass eben das erstens nicht auf Kosten eben der PLO-Vertretung geht und dass es manchmal auch wichtig ist, dass der Staat mehr oder weniger auch die PLO sein kann, wann immer es notwendig ist, in dieser Kapazität die Vertretung zu übernehmen. Also das war irgendwie so die formale Lösung, war irgendwie erzielt, und die war eigentlich relativ einfach dann letztendlich, so dass dass der Beobachterstaat Palästina derzeit nicht heißt, dass nicht alle, oder dass trotzdem immer noch alle Palästinenserinnen durch die PLO auch international eben vertreten werden. Das ist so die formale Ebene. Die wirkliche Krise ist auf der anderen Ebene, wo durch diese inzwischen schon jahrelange mehr oder weniger das Einfrieren der PLO und ihrer Institutionen es natürlich keine tatsächliche politische Beteiligung oder demokratische politische Beteiligung mehr geben kann, durch die Palästinenser, die eben nicht in den besetzten Gebieten leben, natürlich auch nicht die Palästinenser in Israel, aber mittlerweile auch so, dass es eigentlich auch für die Bevölkerung in den besetzten Gebieten nicht mehr möglich ist, sich wirklich auch demokratisch, politisch zu beteiligen, zumindest seit dem Zusammenbruch des ganzen konstitutionellen Systems der palästinensischen Autorität. Ich meine, wir haben seit 2006, 2007 eigentlich kein Parlament mehr in den besetzten Gebieten, das so einfach die Grundlage des demokratischen Systems ist. Und insofern können auch keine Ja, ist also dieses ganze, obwohl irgendwie schon vorher die palästinensische Autorität natürlich auch irgendwie kritisiert wurde, das war nie eine komplette Demokratie, weil eben die PA von Anfang an nie alle Palästinenser vertreten konnte, aber zumindest gab es bis 2006 so zumindest für die besetzten Gebiete so ein Modell, wo man ja eben auch Gesetze debattieren konnten, wo sie tatsächlich auch vom Parlament irgendwie angenommen werden konnten. Okay, es hat immer eine Menge von Kritik und Problemen gegeben, aber zumindest gab es noch dieses Parlament und Wahlen und eben so Art verschiedene Instanzen. Mittlerweile haben wir, und das ist jetzt schon seit 2006, das sind jetzt 8 Jahre, gibt es eigentlich kein funktionierendes demokratisches System in den besetzten Gebieten. Und dadurch, und das Interessante ist auch, dass das eigentlich niemand kümmert. Also so von den verschiedenen Geberländern, alle die irgendwie den Friedensprozess vorantreiben wollen, die interessieren sich eigentlich überhaupt nicht für palästinensische Demokratie. Man hat eher das Gefühl, sie sind froh, dass das derzeit irgendwie so ist, wie es ist, weil niemand bereit ist, da irgendwie ein neues demokratisches Experiment in Palästina zu machen, weil wer weiß, wie das ausgehen würde. Und da ist auch niemand bereit, das irgendwie zu unterstützen oder zu finanzieren. Und also es kümmert sich eigentlich niemand darum, dass es derzeit vollkommen ohne demokratische Legitimation abgeht in den besetzten Gebieten, also im Staat Palästina. Und und ich denke mal, da könnte man viel mehr einfordern, auch von den verschiedenen Geberländern, den diplomatischen, das muss man eigentlich gar nicht so akzeptieren, dass das irgendwie so als normal empfunden wird, dass man halt mehr oder weniger, ja, es wird mehr oder weniger als gut befunden, dass man Gesetze verabschieden kann über Presidential Decrees, also Erlässe. Und teilweise ist es wirklich absurd, also teilweise so diese internationalen Organisationen, die dort arbeiten, die wollen halt irgendwie ein gewisses Thema vorantreiben, zum Beispiel, ja, weiß nicht, in Bezug auf Kinder, Frauen oder so, dann gehen sie zum Präsidenten und finden das ganz okay, dass man da einfach, wir brauchen da einen Presidential Decree für das und das, und da fragt man sich manchmal schon, das sind alles irgendwie westliche Länder, ja, also wo von denen man sonst immer so viel von Demokratie hört, aber eben in Palästina scheinbar ist es momentan überhaupt nicht so gefragt. Was hauptsächlich gefragt wird, ist eben dieses Friedensabkommen, das die Zukunft Israels sichern sollte, und Palästinenser müssen sich halt dann damit irgendwie in diesem Rahmen da irgendwie anpassen. Was es so derzeit an Initiativen oder an Ansätzen gibt, um irgendwie aus dieser, ja, und dann natürlich gibt es eben die Debatte intern und also unter Palästinenserinnen überall wahrscheinlich, ist eben die Frage, wie geht man mit dieser derzeitigen, mit diesem derzeitigen Frieden, diesem Friedensprozess um, mit der Strategie der andauernden irgendwie Verhandlungen mit Israel und insgesamt in die Mehrheit der Bevölkerung, oder ich glaube, ja, insgesamt ist einfach wird einfach so erwartet, dass das irgendwann mal aufhört und dass es irgendwann mal eine andere Strategie gibt, also so sich wieder irgendwie zu besinnen auf, dass es eigentlich darum geht, um einen Befreiungskampf, um eine Strategie gegen Kolonialismus und die Unterdrückung und diese Apartheidszustände, die es da gibt. Also so, das ist irgendwie, das ist so im Großen und Ganzen irgendwie die Erwartung und die Diskussion, aber wie man irgendwie diese Strategie ändert, wie man irgendwie zu einer Entscheidung kommt, wirklich irgendwie was Neues anzufangen, im Sinne von Strategie, von politischem Programm, das ist einfach niemandem klar. Wo sind die Mechanismen, wo sind die Strukturen, wie könnte eben das palästinensische Volk gemeinsam tatsächlich so eine Revision des bestehenden Programms durchführen, Schlüsse ziehen, neue Strategien diskutieren. Derzeit wird das nur privat diskutiert, also in den Häusern, in den Coffeeshops, in den Organisationen, in den Workshops, aber wo dann irgendwie, wo man das auf den Tisch legen könnte und dann auch wirklich irgendwie Entscheidungen treffen könnte, das ist derzeit einfach unklar. Und das hat natürlich mit irgendwie so der nicht existierenden PLO zu tun, weil der Nationalrat, also der PNC, wäre eigentlich das Forum, wo eben solche Debatten geführt werden müssten. Und den gibt es aber derzeit nicht als aktives Parlament für alle Palästinenserinnen. Insofern also eine der Initiativen, die halt derzeit auch im Gange sind, ist so die eine Kampagne oder eine Forderung nach einem demokratisch gewählten PNC, palästinensischen PLO-Parlaments. Und da gibt es seit 2011, und da habe ich auch eine Zeit lang dran mitgearbeitet, also so die Idee ist, es ist ja derzeit möglich mit allen, mit der also Technologie, die mittlerweile vorhanden ist, und auch ist es ja durchaus möglich, dass Palästinenserinnen, wo immer sie sind, sich auch tatsächlich an Wahlen für eines PNC beteiligen könnten. Also entweder über die palästinensischen Botschaften in den verschiedenen Ländern und dort, wo es halt nicht geht, übers Internet. Es gibt Internetwahlen in anderen Ländern, das sind, und da gibt es eben auch schon genug Beispiele und Erfahrungen damit, und man könnte mit einiger Unterstützung und so kann man sich durchaus vorstellen, dass Palästinenserinnen überall sich an Wahlen für den palästinensischen Nationalrat beteiligen könnten. Mittlerweile so der erste Schritt dazu, der unternommen wurde und das es eigentlich schon gibt, ist einfach ein internetgestütztes System zur Registrierung von Wählern und Wählerinnen. Und das ist auch schon ausprobiert. Also ich habe vor kurzem habe ich gerade gehört, dass es in Jarmuk, also bevor die Situation so wirklich tragisch und schlimm wurde, wie sie jetzt ist, da ist es noch gelungen, zumindest eine Runde, das war die erste so Pilot-Runde der Wählerregistrierung durchzuführen, und das hat auch tatsächlich funktioniert. Also das System ist aktiv, es können theoretisch oder auch praktisch eben Palästinenserinnen auf der ganzen Welt sich für die nächsten PNC-Wahlen, die wir ja noch nicht wissen, wann sie kommen, aber man kann sich zumindest registrieren und da kriegt auch jeder so ein kleines, so einen Code, der dann in Zukunft auch für die tatsächlichen Wahlen verwendet werden kann. Und wenn den Code jemand verliert, dann kann man auch wieder, den kann man wieder finden. Also es ist nicht so, dass man, wenn man da sich registriert, dass das einfach keine Konsequenzen oder irgendwie vielleicht sinnlos sein könnte. Das Problem mit der Registrierung war natürlich immer nicht nur die technische Herausforderung, sondern auch die Frage oder die Ungleichheit der Situation von Palästinenserinnen in den verschiedensten Ländern der Welt. Es war natürlich immer klar, wenn es so ein internetgestütztes System gibt, dann haben Palästinenser, Palästinenserinnen in Nordamerika und die meisten in Europa natürlich überhaupt kein Problem, sich da zu registrieren. Die Frage war immer, wie kann man sicher gehen, dass die Mehrheit der Palästinenserinnen, die ja noch immer in Syrien, in Jordanien, im Libanon, in den Golfstaaten leben, dass die auch sich daran beteiligen können und dass man nicht irgendwie in einer Situation endet, wo man irgendwie eben so die Palästinenserinnen, die Minderheit, die in den westlichen Ländern lebt, dann registriert hat und eben die große Mehrheit dann wieder irgendwie ausgeschlossen ist. Insofern war immer die Idee, zuerst in Syrien und in der arabischen Region die Registrierung durchzuführen und nur wenn das funktioniert, dann auch eben die anderen einzuladen, die ja relativ problemlos sich dran beteiligen können. Also derzeit ist es so, dass es diese Pilot-Registrierung in Jarmuk gab, dann wurde die Situation einfach so, dass man in Syrien nichts mehr machen konnte und deshalb ist auch jetzt irgendwie temporär diese Registrierungsinitiative einmal irgendwie gestoppt, aber das System funktioniert und es könnte irgendwie jederzeit dann auch wieder aktiviert werden. So, das ist eine der Initiativen, die so auch, also die so von zivilgesellschaftlicher Ebene auch irgendwie vorangetrieben werden kann und die es auch schon gibt, die zum Ziel hat, irgendwie aus diesem Schlamassel mit dem Mangel von demokratischer Vertretung da irgendwie einen Ausweg zu finden. Es gab natürlich auch viel Diskussion immer um Fatah, Hamas und die Versöhnung, Reconciliation, aber da muss man einfach auch daran denken, dass das ja im Grunde wieder irgendwie nur so darum geht, irgendwie so ein Pakt der Eliten, wo eigentlich das Problem der Vertretung, der demokratischen Vertretung nicht gelöst wird. Und leider hat eben dieses Versöhnungs-Fatah-Hamas-Diskussion, die hat einfach viel mehr, stand immer viel mehr im Vordergrund als so die Frage der tatsächlichen demokratischen Beteiligung von Palästinenserinnen überall. Eine andere Möglichkeit, irgendwie diese Krise der Vertretung irgendwie anzugehen, ist auf einer anderen Ebene, und zwar mehr auf der Ebene von Entwicklung von neuen Strategien, was zwar nicht direkt mit Vertretung zu tun hat, weil dann immer noch das Problem bleibt, wer soll diese Strategie letztendlich dann entscheiden und annehmen, aber man, also so zum Beispiel die BDS-Kampagne, die hat sich irgendwie ganz bewusst auf eine Analyse von Kolonialismus und Apartheid begründet, nicht nur, weil das irgendwie so die Logik oder die Grundlage für eine Anti-Apartheid-Kampagne darstellt, die ja die BDS-Kampagne ist, weil man kann nicht Boykott einfordern, wenn es nicht schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen gibt. Und so das Modell für die BDS-Kampagne war natürlich auch immer Südafrika-Apartheid und die Anti-Apartheid-Kampagne. Insofern war die oder beruht die BDS-Kampagne natürlich auf einer Analyse der Situation von Kolonialismus und Apartheid. In dem Sinne ist sie auch so eine der möglichen oder eine Strategie, die potenziell irgendwie die Strategie der Mehrheit irgendwie sein könnte oder auch offizielle Strategie sein könnte. Was noch dazu kommt, ist natürlich auch dann derzeit wieder der Versuch, die Analyse selber weiterzuentwickeln, weil es ja derzeit immer noch keine Akzeptanz oder weder international noch gibt es einen Konsensus auf palästinensischer Seite, wie wir die Situation analysieren, in der wir leben. Ist es Besatzung oder ist es Apartheid, ist es Kolonialismus, ist es ethnische Säuberung, und also irgendwie sind auch die Bedeutung dieser, also die rechtliche Bedeutung dieser verschiedenen Begriffe und die Konsequenzen, die sich daraus ergeben, sind eigentlich auch in Palästina und unter weder sind einfach nicht geklärt. Ja? Also wir verwenden diese Begriffe so, als ob es egal wäre, ob wir Besatzung sagen oder ob wir Apartheid sagen, weil wir meinen natürlich immer, dass das alles kriminell ist. Ja? Nur die Frage ist, nachdem wir ja international agieren, was ist irgendwie die beste Analyse, die wir, oder wie sollten wir wirklich unseren die Situation beschreiben, so dass es irgendwie auch die rechtlichen Konsequenzen für andere hat, die wir meinen. Und da ist irgendwie immer noch ein großes Durcheinander in den Köpfen. So, wir sind immer noch nicht klar, was es eigentlich geht. Und natürlich dann, wenn man dann darüber hinaus sieht, über die Besatzung, also über die 67 besetzten Gebiete hinaus, wenn man auch das Recht auf Rückkehr mit einbeziehen will, wenn man auch Palästinenserinnen, die nicht in den besetzten Gebieten, in diese Situationsanalyse mit einbeziehen will, dann ist es natürlich klar, dass es nicht nur Besatzung sein kann. Aber eben, das sind auch so Diskussionen, die notwendig sind, wenn man irgendwie einen neuen Ansatz, eine neue Strategie entwickeln will. Und da ist es auch so, wir können zwar momentan irgendwie auch keine Entscheidung, also keine palästinensische Entscheidung über diese Fragen erzwingen, weil es dazu eben das Forum nicht gibt, aber man kann zumindest die Debatte beginnen und man kann versuchen, so möglichst viel Gemeinsamkeit und Konsensus irgendwie zu entwickeln, in der Hoffnung, dass man dann auch irgendwann mal auf der Ebene der demokratischen Mechanismen und Instanzen irgendwann mal Fortschritt machen kann, sodass man diese Fragen auch klären kann. Also man kann diese Krise der Vertretung, der Beteiligung, kann man auf verschiedensten Ebenen angehen, also sowohl direkt wie zum Beispiel durch dieses Propagierung oder die Arbeit an einer tatsächlichen Möglichkeit der politischen Beteiligung für alle Palästinenserinnen im PLO-Parlament. Andererseits aber auch inhaltlich, wo man halt schon so die Fragen, die irgendwie geklärt gehören, irgendwann auch schon mal versucht, so viel wie möglich zu diskutieren und die Debatte da irgendwie zu forcieren, in der Hoffnung, dass man das irgendwann auch mal politisch, demokratisch irgendwann mal entscheiden kann. Also es sind einfach so die verschiedenen Möglichkeiten, die es derzeit gibt. Und man kann auch die BDS-Kampagne inzwischen so viel wie möglich ausweiten und verbreiten, weil das kann nie falsch sein. Aber letztendlich die Frage des politischen Programms, der Strategie, das muss einfach auch so entschieden werden, dass es wirklich auch eine demokratische Entscheidung ist und den Mechanismus, den gibt es dazu derzeit einfach nicht. Und ich höre mal auf damit. Vielen Dank, Ingrid. Ich finde dafür, dass du dich, also dass du das reduziert hast, dass du eigentlich nicht eine Kennerin der Situation bist, hast du uns sehr viel zu erzählen gehabt, finde ich. Vielen Dank. Und ich würde jetzt einfach die Fragerunde eröffnen, wenn Fragen sind. Soll ich gleich antworten oder soll man? Ich würde erst ein paar Fragen sammeln. Felix? Ja, ich fand das gut, dass du angefangen hast, gleich als Grundlage mit so einer Definition, wie du, was du mit Palästinenserinnen meinst. Für mich war es auch sehr spannend, dass, was du gesagt hast für die Registrierung online und so, da wusste ich vorher gar nicht. Jetzt wäre meine erste Frage, ob bei dieser Registrierung auch genau diese Definition zugrunde gelegt wird, die du genannt hast, und wenn ja, wie das dann kontrolliert wird, ob die Leute damals zur Stadt oder ihre Vorfahren zur Staatsbürgerschaft hatten und so. Und meine andere Frage zu dieser Definition wäre, die hat ja den großen Vorteil, dass sie sehr klar und formal ist und eben auch nicht sich auf der Ethnizität bezieht, die dann irgendwie erst zu klären wäre und so. Aber das bedeutet ja auf der anderen Seite auch, dass da auch Menschen sozusagen runterfallen, die zu dem Zeitpunkt sagen schon in den jüdischen Siedlungen, die es ja auch gab, wenn auch bei weitem nicht in dem Ausmaß wie jetzt, sozusagen dort gelebt haben und deren Nachkommen sich jetzt als jüdische Israelis fühlen, würden ja formal auch unter diese Definition fallen. Wie geht man damit um? Die würden ja, wenn man nach so einer Definition vorgehen würde, dann sozusagen dann bei Wahlen abstimmen können, oder muss man dann nicht doch noch irgendwie eine möglicherweise problematische Entscheidung nach der Ethnizität dazu nehmen? Ich finde die Initiativen und die Ideen gut. Die erste Idee mit den Wahlen ist nicht realistisch und aus meiner Sicht, ich finde, das ist ein Luxusgut, denn man hat gesehen, wie gerade erzählt wurde, dass da mit den Wahlen alles erklärt werden kann, beziehungsweise anerkannt oder nicht anerkannt wird. Jeder Mensch weltweit kann sich auf die elementarsten Rechte einigen mit den anderen. Erstmal die elementaren Rechte, Menschenrechte in Palästina beschützen bzw. realisieren und dann andere Dinge. Von daher denke ich, das wäre ein nebenliegender Schauplatz mit den Wahlen und mit Demokratie. Es gab von den Geberländern sehr viele Projekte, unendlich viele Projekte über Demokratie, Gender. Das zweite Projekt mit BDS, das ist sehr gut und ich denke, das kann man ganz klar erklären. Es ist nicht Apartheid. Apartheid Südafrika bedeutet, die lassen die Leute leben. Es ist ganz klar ethnische Säuberung, denn das Ziel von denen ist, das Land leer zu schaffen, leer zu machen. Ob in Israel selbst oder in der Westbank und Gaza würde man wahrscheinlich auf einer anderen Variante erklären. Es ist erstaunlich, dass die palästinensische Autorität BDS offiziell nicht unterstützt. Und das Problem ist, PLO gibt es nicht. Und wenn der Sheriff von, der unter der Okkupation auch der Präsident von der PLO ist, dann passt das nicht zusammen. Magst du antworten? Also Bezug auf Demokratie. Ich glaube eigentlich, das Thema Demokratie, also palästinensische Demokratie, ist nicht wirklich etwas, was Geberländer derzeit oder schon länger eigentlich nicht interessiert. Das war vielleicht ursprünglich zu Beginn des Oslo-Prozesses, gerade wie es so um die Errichtung der palästinensischen Autorität ging, da hatte das noch etwas einen Stellenwert, weil da ging es ja doch um irgendwie die demokratische Legitimierung dieses Oslo-Prozesses und da gab es ja immer noch die Erwartung, dass das so innerhalb von 5 Jahren, das war ja irgendwie, sollte man ja auch nicht vergessen, das war ja irgendwie ein Interimsarrangement, das 5 Jahre lang dauern hätte sollen und da gab es ja noch die Erwartung, dass das auch letztendlich zu einem Friedensabkommen relativ schnell führen würde und da war es schon noch wichtig, das auch irgendwie demokratisch zu legitimieren und da gab es eben noch einen ziemlich hohen Stellenwert für Wahlen, also so die ersten Wahlen, die es gab, 96, das war ja irgendwie ein großes, ein wichtiges Ereignis, sowohl international als auch eben für Palästinenserinnen selber. Spätestens aber seit eben den Wahlen von 2006 ist das Thema palästinensische Demokratie für Geberländer und so, also das ist nicht Thema. Vielleicht für NGOs in irgendwelchen Workshops oder so, aber insgesamt ist es irgendwie hat sehr an Stellenwert verloren. Und insofern, und es geht hauptsächlich darum, Palästinenser so weit zu kriegen, dass sie den israelischen Forderungen für einen dauerhaften Frieden da irgendwie zustimmen können und das legitimieren. Mittlerweile gibt es natürlich das Problem, dass die israelischen Forderungen irgendwie schon so überdrüber sind, dass man das auch fast wirklich nicht mehr den Palästinenserinnen zumuten kann, weil aber so die Hauptstoßrichtung seit 2000 ist irgendwie das palästinensische Lebensniveau irgendwie aufrechtzuerhalten, humanitäre Krisen zu vermeiden, irgendwie diesen Oslo-Prozess so abzusichern, dass er nicht in ein totales Desaster im Sinne von Lebensqualität, von Zerstörung von Lebensgrundlagen irgendwie endet. Aber Demokratie ist irgendwie nicht mehr so das Priorität unter den Donorländern. Also das kommt, das sieht man ja, fast. Ich meinte nur, das hat ja diesen Hintergrund auch, dass das Land selbst sozusagen nicht mehr so demokratische Wahl stattgefunden hat und das Ergebnis war, jedes kein Mensch. Ja, das war ja, ich glaube, also so 2006, das war ein sehr, sehr einschneidender Moment, weil so wie ich es erlebt habe dort, ich meine, es haben viele Leute für Hamas gestimmt, nicht weil sie Hamas irgendwie so toll gefunden haben, sondern einfach, weil sie das Gefühl gehabt haben, es ist Zeit, was zu verändern. Also so typische Protestwähler. Und die Leute haben einfach das auch irgendwie geglaubt, dass sie Protestwählerinnen sein können, so wie in einem existierenden Staat, wo das normalerweise irgendwie auch anerkannt wird, eben was immer das Wahlergebnis ist. Also normalerweise, okay, man ist vielleicht im Ausland nicht sehr glücklich über den einen oder anderen Ausgang, aber da sofort irgendwie mit der vollen Palette von Sanktionen zu reagieren, ist ja nicht üblich. Ja? Und aus Ägypten vielleicht. Ja, aber trotzdem, aber für Palästina war das ja noch viel schlimmer, weil es ist ja gar kein unabhängiger Staat. Alles, was Palästinenserin zusammenhält, sind diese schwachen politischen Strukturen. Und wenn man da irgendwie mit der Macht der internationalen Gemeinschaft, mit allen Ressourcen da draufschlägt, ja, das ist sehr zerbrechlich. Und das war natürlich in kürzester Zeit alles in Brüchen, wenn man sowas wie diese Wahlergebnisse denn nicht anerkennt, da bleibt nichts mehr übrig. Und insofern war das echt, also das war ein total unverantwortlicher Schritt, hat irgendwie wieder mal irgendwie gezeigt, diese Heuchlerei mit was irgendwie Demokratie und gewisse Prinzipien betrifft, weil es war nichts einfacher als diese Strukturen des palästinensischen Volkes kaputt zu machen. Bitte, was braucht es denn dazu? Also es gibt ja fast nichts Schwächeres als eben so der Zusammenhalt von Leuten, den man irgendwie so über diese rudimentären Instanzen aufrechterhält. Es gibt ja sonst nichts, was Palästinenser schützt oder was ihr Recht auf Selbstbestimmung irgendwie schützen könnte. Und das war natürlich sehr einfach kaputt zu machen. Und was das Zweite, also mit der Registrierung. Ich meine, es ist ja also so wie es gibt ja eine Webseite dazu, man kann sich das alles genau anschauen, wir sollten die vielleicht irgendwo aufschreiben. Da ist das alles irgendwie erklärt, wie es funktioniert. Ich meine, es gibt da schon gewisse Dokumente, die die Leute auch bei der Registrierung beilegen müssen, die mehr oder weniger abklären, ob man wirklich ein Nachkomme von Leuten aus Palästina vor 1948 ist. Es ist ja auch nicht so, dass diese Registrierung so stattfinden soll, dass sie vollkommen individuell also dass das jeder ganz alleine macht, sondern so wie es mehr oder weniger kreiert wurde, ist, dass es da eben schon so geschulte kleine Teams gibt, die da auch gewisse Schritte bei der Registrierung übernehmen und kontrollen, damit es auch tatsächlich dann so dass nicht einfach so die Individuen vor ihrem Computer sitzen und sich registrieren, es ist nicht so, ja, sondern es gibt da so kleine geschulte Teams, das ist relativ einfach die Schulung, die dann den Leuten helfen, sich zu registrieren und die auch irgendwie eben dann die Dokumente kontrollieren, die auch irgendwelche Probleme lösen, helfen und Fragen beantworten. Also in dem Sinn ist es nicht so ganz ein individuelles Computerregistrierungsunternehmen. Ja. Und was irgendwie die ethnischen Kriterien und die potenzielle Registrierung von zionistischen Leuten da irgendwie betrifft. Ich meine, nach der PLO-Charta und ist es ja so, dass eben die Wahl besteht für Juden, Jüdinnen, die sich da irgendwie als Palästinenserinnen definieren wollen und sich beteiligen wollen, können ja auch Palästinenserinnen sein. Aber das gilt für vor 48. Ich meine, was derzeitig eben Siedler in den besetzten Gebieten betrifft, ja, theoretisch könnte man vorstellen, dass sich, oder sagen wir mal so, die besetzten Gebiete sind kein Problem, weil in diesem ganzen Registrierungsmodell, das habe ich vergessen zu sagen, die bevölkerten Palästinenserinnen in den 67 besetzten Gebieten, die müssen sich ja gar nicht daran beteiligen, weil die sind ja schon registriert. Also dieses System der Registrierung ist wirklich für die, die noch nicht registriert sind, weil alle in den besetzten Gebieten, die sind ja schon mit dem der palästinensischen Election Committee, also für die Wahlen, die sind ja schon registriert. Insofern braucht man sich auch um die Siedler nicht zu kümmern, weil eben die Möglichkeit besteht dann eigentlich gar nicht mehr und man braucht auch nicht irgendwelche ethnischen Definitionen oder so, ist eigentlich nicht notwendig. Ja, ich wollte mich erstmal bedanken für den schönen Vortrag. Ich habe einiges gehört, was ich noch nicht vorher gehört hatte. Aber zwei Fragen oder so hätte ich noch, oder Anmerkungen. Zum einen sagten Sie, im Zusammenhang mit den Oslo-Verhandlungen damals hätte man um diese Frage des Rückkehrrechts irgendwie rumgeeiert und das nicht so richtig angefasst. Aber es gibt ja noch andere Sachen, die da hätte ich gerne noch ein bisschen mehr drüber gehört. Einerseits sprachen Sie an, die Palästinenser, die in Israel leben, die seien kein Gegenstand dieser Verhandlungen gewesen. Und zum anderen haben sie gar nichts über die Siedlung, über die Settlements gesagt. Und das ist der eine Kontext. Der andere, wo ich gerne noch eine kleine Anmerkung zu machen wollte, wenn Sie, das fand ich auch interessant, dass Sie sagten, dass Israel Gaza aus dem ganzen Komplex möglicherweise einfach ausklammern wollte. Irgendwie tut die Hamas ja ihr eigenes auch dazu, so eine Art separatistische Bewegung oder Entwicklung in Bewegung zu setzen. Und da ist jetzt die Frage, wo die Henne ist und wo das Ei. Man, vielleicht zum Letzten zuerst, ja, das stimmt sicher, aber man darf auch nicht vergessen, dass Hamas und Gaza, das gibt es seit 2006, währenddem die israelische Politik der Abtrennung und Absperrung und potenziellen Ausgrenzung von Gaza, die gibt es schon viel länger. Also es ist halt irgendwie eine Gelegenheit, natürlich, das ist gefundenes Fressen, wenn man so eine separatistische, palästinensische irgendwie Politik in Gaza vorfindet, das ist natürlich super in dem Sinne, weil es macht es für Israel natürlich viel einfacher, da auch irgendwie die nächsten Schritte zu setzen. Aber die Idee kommt nicht von dort, die Idee ist schon älter. Insofern ist die Frage nach der Henne und dem Ei gelöst. Es ist schon, ich weiß zwar nicht, was kommt denn zuerst, aber es ist die israelische Idee, die halt jetzt auch auf der mithilfe der Situation, die da Hamas geschaffen hat, natürlich ausgenutzt wird, ja, aber sie kommt nicht von dort. Also Sie meinen, dass die Entfernung aller Settlements im Gazastreifen durch Sharon, dass die im Zusammenhang mit dieser Politik steht? Ja, sicher. Mhm. Ja, mhm. Schon, ja. Also irgendwann hat man den Schluss gezogen, dieses kleine Stück Land mit diesen vielen Leuten und vor allem die meisten sind Flüchtlinge von 48, das kleine Stück Land kann man verzichten im Austausch für alles, was man dafür gewinnen kann. Also so, na, das ist sicher, ja. Siedlungen, ich meine, ich habe nicht so viel über die Siedlungen gesprochen, weil eben das Thema von heute Abend irgendwie war die Vertretung, wer vertritt Palästinenserinnen und da gehören die Siedlungen sicher irgendwie nicht dazu, ja. Aber Aber wir sprachen aber auch über die Oslo-Verhandlungen in dem Zusammenhang meine Frage. Ja, nein, ich meine, Siedlungen, ja, natürlich, sie waren irgendwie eines dieser Final-Status-Themen, die da irgendwann nach 5 Jahren hätten gelöst werden sollen. Aber dann ist wieder die Frage, eigentlich gibt es ja nichts zu verhandeln über Siedlungen. Ich meine, die sind illegal und die hätten natürlich geräumt werden sollen. Schon die Tatsache, dass da irgendwie eben so solche Themen gab wie Jerusalem. Warum? Das besetzte Ost-Jerusalem, da gibt es nicht viel zu verhandeln, wenn man wirklich es mit Völkerrecht oder auch mit dieser Zwei-Staaten-Lösung irgendwie ernst meint, dann ist das nicht irgendwie so ein kompliziertes Verhandlungsthema, genauso wie die Siedlungen. Und das ist eben schon so eines dieser Besonderheiten dieses Oslo-Abkommens, wo man da irgendwie so eben diese Final-Status-Themen da irgendwie kreiert hat. Und das Problem war nicht nur, dass es irgendwie so die Kernfragen sind, die da irgendwie ans Ende des Prozesses verschoben wurden, sondern auch, dass ein Teil dieser Fragen eigentlich gar keine Fragen für Verhandlungen sind. Weil eben das Recht auf Rückkehr ist nicht etwas, das man kann vielleicht über Modalitäten der Rückkehr verhandeln. Ja, genau, wie man das umsetzt, aber nicht, ob das nun stattfindet oder nicht. Und so ist es bei vielen dieser Themen. Ich wollte nur noch mal, also einmal erstens haben, dass ich diese Registrierungsgeschichte, diesen Einschnitt 1948 gerade gut finde, weil das eben für jüdische Israelis auch die Möglichkeit eröffnet, sich so zu überlegen, wie ihr Selbstverständnis ist, dass eben dieses irgendwas Ethnisches da keine Rolle spielt. Und dann habe ich so eine Frage auf die Zukunft bezogen, ist natürlich immer schwierig. Also ich glaube, ja, würde jetzt erstmal glauben, dass diese Verhandlungen in dem Sinne zu nichts führen, dass die israelische Regierung nicht bereit ist, da solche Kompromisse zu machen, die überhaupt irgendein Vertreter der PLA hinlegen kann. Und das dann würde ich glauben, dass dann die Situation entsteht, die der US-Außenminister Kerry prognostiziert hat. Dann gibt es keinen Druck und dann gibt es diese Sanktionen. Und dass dann in dem Prozess auch wiederum der PLA ist, nichts anderes übrig bleibt, als eben, ja, zum Beispiel so etwas wie BDS ganz zu übernehmen oder gewaltlosen Widerstand, und dass darüber allein durch das Agieren der israelischen Regierung, die gar nicht, warum auch immer, jetzt ohne Wertung auch mal reden, in der Lage ist, ein Kompromisschen überhaupt zu machen, dass darüber dann so eine neue Form der PLO entstehen kann. Was meinst du von der Prognose, oder ist die zu, ja, ist eigentlich optimistisch oder pessimistisch, weiß auch nicht. Also unterm Strich wäre die optimistisch. Ja, hoffentlich. So, es ist nicht ganz, ich glaube, man kann nicht so richtig Prognose dazu sagen, ja, aber so wie es derzeit aussieht, sind alle möglichen derzeit, nicht nur die bestehende, sondern eigentlich alle möglichen israelischen Regierungen, die es irgendwie in nächster Zukunft geben könnte, nicht in der Lage, auch nur diese minimalen Kompromisse zu liefern, die es einem Kerry ermöglichen würde, die palästinensische Führung unter Druck zu setzen und zu unterschreiben, etwas, womit die meisten Palästinenserinnen sehr unzufrieden wären. Also das scheint einfach derzeit kein realistisches oder nicht sehr wahrscheinliches Szenario. Es heißt aber auch eben, wenn dieser Kerry versucht derzeit zu nichts führt und sie werden das ja wieder vermeiden. Es wird irgendwie eine Zeit lang dauern. Sie werden ja nicht irgendwie erklären, dass sie gescheitert sind. Das tun sie natürlich nicht, ja. Aber wenn es irgendwie offensichtlich wird, dass es irgendwie zu nichts führt, ich glaube, es geht schon langsam auch vielen auf internationaler Ebene, nicht nur den Leuten, die irgendwie noch irgendwelche Prinzipien haben oder eben Wert legen auf die auf Gerechtigkeit und so, sondern insgesamt auch den vielen Regierungen schon langsam geht ihnen der Atem aus mit dieser israelischen Verweigerung, Verzögerungs- und aller möglichen Politik. Und sie haben zwar keine Ahnung, was sie dann irgendwie machen werden, so wie wir auch heute gehört haben, es gibt keinen Plan B. Und deshalb hören wir auch immer, es gibt keine andere Lösung als die derzeitige Zwei-Staaten-Lösung, einfach weil sie keinen Plan B haben. Aber die Logik sagt, dass wenn dieser Zwei-Staaten-Oslo-Rahmen da irgendwie scheitert, dann wird es wahrscheinlich viele geben, die doch irgendwie sehen, dass das letztendlich eine Art eben Apartheid-Szenario ist, in dem wir uns befinden. Und dann wird es halt zwar nicht irgendwie sofort irgendwie die globale offizielle Sanktionskampagne geben, aber es wird sich halt insgesamt das Klima für Israel zum Negativen wenden und es wird halt mehr an solchen verschiedenen Maßnahmen gegen israelische Siedlungen, andere irgendwie geben, die letztendlich dann zu so einer Art Anti-Apartheid-Kampagne führen. Man kann sich fast nichts anderes vorstellen, aber wie lang das dauern wird und wie hoch der Preis ist und das ist natürlich wieder die andere Frage dabei. Felix? Okay. Ja, also Sie haben das Problem, was ich so sehe, jetzt auch schon angesprochen. Also wenn man so eine Einbeziehung aller Palästinenser macht, um da eine Basis zu schaffen für demokratische Entscheidungen, dann ist immer noch die Frage, worüber, über welches Land wird entschieden. Also ich meine, dieses Palästina hat irgendwie keine territoriale Basis. Jedenfalls sehe ich so das Problem, weil zu diesem Palästina vielleicht auch noch in gewisser Weise Jordanien gehört hat, zu diesem ursprünglichen Palästina und so weiter. Ich denke, es gäbe ja auch die andere Möglichkeit, dass man sagt, die Israelis haben über dieses Gebiet die Herrschaft übernommen und damit kann man sagen, sie haben für die Bevölkerung in diesem Gebiet die Verantwortung und dann wird es eben auch ganz klar, dass das ein Apartheidsstaat ist. Und dann muss gefordert werden, dass allen Bewohnern dieses Staates die gleichen Rechte zukommen. Und sie sich frei bewegen können, sie sich an Wahlen beteiligen können und so weiter. Das würde zunächst einmal die Palästinenser, die außerhalb von diesem Staatsgebilde oder diesem Territorium leben, ausschließen. Aber dazu habe ich mal eine Frage. Gibt es eigentlich gesammelte Unterlagen über Rechtsansprüche von Palästinensern, also Grundbesitz, der ihnen gehört, hat man schon angefangen, eine Dokumentation darüber anzulegen, um gegebenenfalls also Ansprüche einzuklagen auf Entschädigung, auf Rückgabe und so weiter. Also es sind zwei Fragen, aber sie hängen miteinander zusammen. Ne? Also von hinten angefangen, ich meine, die die Dokumentation von palästinensischen Besitz, also Land und Häusern und so, die gibt es, also palästinensische Flüchtlinge von 1948 aus Israel, das wurde mehr oder weniger schon, die gibt es seit 1964 in der UNO, das wurde alles registriert und dokumentiert, da gibt es ein Register und insofern besteht diese Dokumentation. Wo sie nicht besteht, sind die 1967 besetzten Gebiete, wo nie sowas unternommen wurde, weil ja immer die Vorstellung war, dass sich die Israelis da letztendlich zurückziehen werden und also dass es da sowas wie diese massiven Landkonfiszierung und dann auch irgendwie eben Zerstörung von palästinensischem Besitz gibt, das war ja eigentlich nie wirklich so erwartet, zumindest nicht nach 1967. Mittlerweile hätte es schon klar werden müssen. Ja? Also es ist, glaube ich, mittlerweile ein ziemlich großes Problem, dass es eben gerade in den 1967 besetzten Gebieten keine Dokumentation gibt. Es gibt zwar jetzt so ein, also im Zuge der UNO-Resolutionen im Zusammenhang mit der israelischen Mauer in den besetzten Gebieten, also nach auch dem Internationalen Gerichtshof Bescheid zur Mauer, gibt es ein Register, also es wird immer noch registriert, also Schäden und Forderungen, die aufgrund der Mauer entstanden sind, zu registrieren. Aber das ist natürlich ein Bruchteil von all dem, was seit 1967 konfisziert und zerstört und beschädigt wurde. Was die Apartheid, also dieses Szenario eben, dass man eigentlich irgendwie anerkennt, dass man unter israelischer Kontrolle lebt und dass das mehr oder weniger alle Palästinenser im Land mit einschließt und dass die Konsequenz daraus ist, okay, dass man irgendwie für gleiche Rechte für alle kämpfen muss. Das ist ja genau das, das müssten Palästinenser diskutieren und da müsste irgendwie auch politisch, demokratisch irgendwie drüber entschieden werden, ob man tatsächlich die Lage der Palästinenser 66, 67 Jahre nach der Nakba oder wie viel sind es jetzt, irgendwie auch so verstehen will und so einschätzen will und daraus dann eben auch die politischen Konsequenzen ziehen will. Es klingt alles sehr logisch, ja, das stimmt schon, also aber die Frage ist, als Kollektiv, wie entscheidet man sowas? Wie trifft man Entscheidungen drüber? Ob das, früher gab es ja noch irgendwie den PNC und die PLO, da gab es gewisse politische Strategien, Programme, die entschieden wurden, manchmal auch die heftigsten Konflikte und es gibt immer noch große Unzufriedenheiten mit den Programmen aus den 70er Jahren, aber zumindest gab es ein Forum, wo man diese Debatten führen konnte. Heute gibt es dieses Forum nicht und deshalb kann man sich individuell alles Mögliche denken oder auch als NGO oder als Gruppe von Leuten, aber letztendlich, wenn man das palästinensische Kollektiv bewahren will als politisches Kollektiv, dann braucht man das Forum, wo diese Fragen diskutiert und entschieden werden können. Und es gibt momentan niemanden, der entscheiden kann, dass wir eine Einstaatenlösung wollen und uns für gleiche Rechte kämpfen wollen. Wo soll das entschieden werden unter Palästinensern? Das ist das Problem. Es sind jetzt noch vier Wortmeldungen und ich würde dann sagen, dass wir so langsam die Schlussrunde einleiten, nur damit Sie das wissen. Felix? Ja, erstmal kurz so als Nebenbemerkung. Es wundert mich, dass du sagst, dass in den besetzten Gebieten, also in den besetzten Gebieten, keine weil doch von Peace Now aus relativ detaillierte Berichte gibt, wie viel Prozent der Siedlungen auf privatem Land gemacht werden. Ja, schon, aber wem das Land gehört? Das sind mehr so Karten, wo man sehen kann. Okay. Aber das ist nicht Registrierung von individuellem Besitz. Okay, verstehe. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ich deine Einschätzung, dass das Scheitern nicht deklariert werden soll, sondern das irgendwie so weiter vorgeworfen wird, nicht so teile. Ich meine, du bist da vor Ort, vielleicht hast du da andere Quellen, aber so nach dem, was ich beobachte, habe ich eigentlich eher den Eindruck, dass die palästinensische Führung in Anführungsstrichen schon was gelernt hat aus diesen 20 Jahren Rückverhandeln und dass die sich diese 9 Monate Verhandlungen jetzt sehr sozusagen klar definiert abkaufen lassen haben mit Gefangenenfreilassung und so, und dass die auch ziemlich klare Aussagen in letzter Zeit gemacht haben, was sie erwarten, um dann nach den 9 Monaten weiter zu verhandeln und was da sozusagen in diesem sogenannten Rahmenabkommen stehen müsste, was dann so Dinge beinhaltet wie Grenzen von 67 anerkannt als Grundlage, aus Jerusalem als Hauptstadt anerkannt als Grundlage und so, wo die Israelis ja nicht bereit zu sein scheinen zu im Moment. Also da ist mein Eindruck eigentlich eher, dass wir im Moment in einer sehr interessanten Zeit leben sozusagen, wo ziemlich bald es entweder einen Schritt geben wird, wo Israel irgendwelche Dinge anerkennen muss, die es noch nie anerkannt hat, oder eben vielleicht doch die Palästinenserinnen dann den Schritt machen werden, zu sagen, okay, das geben wir auf, wir gehen jetzt wieder zur UNO und so weiter. Und dann diese ganze Frage, was man dann für Strategien vielleicht sehr kurzfristig sich stellen wird. Also das ist mein Eindruck. Ich meine, vielleicht, wenn ich eines gelernt habe von irgendwie vielen, vielen Jahren in Palästina, ja, also es würde mich sehr überraschen, wenn die USA, die EU mit all ihren Ressourcen, wenn es ihnen nicht gelingen wird, dieses Scheitern irgendwie so darzustellen, dass es nicht so unmittelbar als irgendwie Scheitern aussehen wird, weil sie sind voll damit beschäftigt, nur daran zu arbeiten, wie man irgendwie dieses Scheitern irgendwie verschleiern kann. Ja. Also es würde mich wundern, wenn sie da nicht irgendeine Lösung zumindest temporär irgendwie finden können. Die Frage ist nur, wie gut sie aussieht, ja. Und wie viel Kritik oder wie viel Glaubwürdigkeit sie damit generieren können. Und ich hoffe ja auch, dass es nicht lange dauern wird, dass es irgendwie allgemein Verständnis wird, dass das Ding gescheitert ist und dass das auch gesagt wird. Und dass man somit verhindern kann, dass die uns wieder für die nächsten, weiß nicht, 2, 3, 4, 5 Jahre da wieder verschleppen in irgend so einem sinnlosen Prozess, der nur Palästinensern sehr viel kostet. Ja? Also ich hoffe ja, dass das irgendwie aufgedeckt wird. Aber ich bin mir sicher, sie werden einen Weg finden, das etwas zu verschleiern. Es würde mich überraschen, wenn sie das irgendwie nicht finden würden. Fanny. Thank you. Meine dritte Frage ist eigentlich keine richtige Frage, sondern eine Anmerkung. Also eine Strategie macht ja nur dann Sinn, wenn man ein klares Ziel hat. Und das scheint im Moment in der Situation der Palästinenser das Problem zu sein. Also die Zwei-Staaten-Lösung ist einfach überhaupt nicht mehr realisierbar. Die Ein-Staaten-Lösung, also da stimme ich meiner Vorrednerin zu, also müsste immer gekoppelt eben gefordert werden mit gleichen Rechten für alle Bürger und Bürgerinnen eben halt des künftigen Staates. Und klar kann man sagen halt, also so wie es gespielt wird, von Israel selbst gespielt wird, hat Israel einfach jetzt die Hoheit, also über die Palästinenser. Der Punkt ist, also die Besatzung abzuschütteln, das ist das, worum es eigentlich geht, aber eben um eine Strategie zu definieren, müsste eine Debatte möglich sein, also über die, also wo will man hin, also was würde man zum Beispiel da oben fordern. Und da scheint mir das Problem zu sein, und damit bin ich gleich fertig, das Problem zu sein, dass diese Erfahrung der Palästinenser, dass sie letztendlich die Entscheidungen eben, also sie haben ja alles, vieles mitgemacht an Entscheidungsprozessen und nichts davon kam zum Tragen, dass das eben diese entpolitisierende Wirkung hat, die du eben beklagst. Und mich würde jetzt interessieren, weil du so beklagt hast, auf welche Möglichkeiten du wirklich siehst, also der palästinensischen Einflussnahme auf die Definition eben des Ziels, also sei es jetzt im Sinne der Vorrednerin oder eines anderen Ziels, wo will die palästinensische Gesellschaft hin? Also es macht ja nur Sinn, die fehlende Strategie zu beklagen, wenn man weiß, wo könnte das überhaupt zum Tragen kommen. Das ist gut, wenn du jetzt erstmal die drei Fragen beantwortest. Mhm. Ja. Also was irgendwie so die demokratischen Strukturen in den besetzten Gebieten zwischen, also in den 90er Jahren oder unmittelbar nach Oslo betrifft, ja natürlich, das war natürlich nicht, da gibt es eine Menge, da gab es immer eine Menge von Kritik an, wie wer da irgendwie, man schon das irgendwie das Modell, es haben ja nicht die politischen Gruppen direkt kandidiert, sondern es gab ja da irgendwie diese Listen und diese Unabhängigen und so eben die verschiedenen, das Modell dieser Wahlen und das ist natürlich, da gab es immer eine Menge von Kritik, aber was ich einfach sagen wollte, ist, dass im Vergleich zu was wir seit 2006 haben, war das natürlich gab es noch gewisse demokratische Strukturen oder zumindest eine demokratische Legitimierung dessen, was damals irgendwie so an politischen Entscheidungsinstanzen und Entscheidungen getroffen worden sind im Vergleich zu heute. Es ist natürlich, heute ist mehr oder weniger alles an diesen, es gibt irgendwie keine Strukturen der Demokratie mehr, auch nicht der Minimaldemokratie in den besetzten Gebieten. Insofern, das heißt nicht, dass das damals irgendwie so toll oder so demokratisch oder so perfekt war, aber trotzdem, 2006 für Palästinenser, also 1996 für Palästinenserinnen war irgendwie ein großer Augenblick, dass es wirklich Wahlen gab für alle und das hatte und da gab es auch wieder Erwartungen, dass man darauf wirklich auch aufbauen kann. Ja, das ist im Vergleich zu heute, das klingt schon wie aus vergessenen Zeiten. Ja. PNC und wie das dann ausschauen soll, ich meine, nach dem PLO-Wahlgesetz, ja, es können sich Listen formieren für PNC-Wahlen und natürlich ist zu erwarten, dass die bestehenden politischen Gruppen kandidieren würden, aber es gibt auch die Möglichkeit für neue Listen, die sich formieren können und eben auch bei PNC-Wahlen kandidieren können. Insofern ja, käme es dann darauf an, wer welche Listen und welche Gruppen sich da beteiligen würden und für die, die dann irgendwie zur Wahl stehen, wer kandidiert. Es gibt irgendwie in dem PLO-Gesetz keine Beschränkung, wer da irgendwelche Listen sich da formieren könnten, und es ist letztendlich dann eben den Palästinenserinnen irgendwie auch wieder selber überlassen. Und man kann sich auch vorstellen, dass es vielleicht für gewisse Regionen auch Listen geben könnte, weil es ist ja nicht so einfach heutzutage zu denken, dass Palästinenser auf der ganzen Welt außer den historisch formierten großen irgendwie Gruppen, die sind natürlich allgemein bekannt und wählbar, aber es könnte auch sein, dass es für gewisse Regionen auch noch Listen gäbe, die einfach für die Leute in der Region von Bedeutung sind. Also da ist alles, da ist vieles möglich. Ich meine, nur kann man das jetzt nicht sagen, wer da wirklich kandidieren würde in solchen, wenn es solche Wahlen gäbe, außer die bestehenden Gruppen, die sicher kandidieren würden. Ja. Ja, ich meine, das wäre dann irgendwie das gewählte Parlament, oder? Natürlich, aber das ist irgendwie, ich glaube, das kann man nicht beantworten jetzt, wie das dann aussehen würde. Es wäre schon mal ein riesiger Schritt vorwärts, wenn wir Wahlen für ein PNC hätten, die demokratischer sind als nur irgendein Abkommen zwischen den bestehenden Gruppen, ja. Also wenn es darüber hinausgehen würde, so dass wirklich auch irgendwie eine Beteiligung gibt von den Leuten, das wäre schon mal ein Riesenschritt vorwärts. Und was die Vision betrifft, wohin man will mit dem, also das Ziel, das ist wieder die gleiche Frage, ja. Man kann sich derzeit alle möglichen Ziele vorstellen. Und es gibt viele Leute, die nicht nur Strategie, sondern auch Vision und Ziele diskutieren. Nur letztendlich als Kollektiv, wo entscheidet man das, ist wieder die Frage nach dem Forum, wo man solche Entscheidungen treffen könnte. Ja, weil die Diskussion, die gibt es ja auch derzeit, und es gibt ja immer mehr Debatten über Vision, Strategien und Analysen und was wollen wir und wohin und warum und wieso. Nur es gibt irgendwie nicht den Rahmen, wo man das wirklich auch politisch dann irgendwie entscheiden könnte. Insofern gibt es keinen Mangel an Diskussion. Es gibt einen Mangel an es fehlt der Mechanismus, wo man dann Prioritäten und Entscheidungen treffen könnte. Die Frage war aber, wo die Palästinenser die Einflussmöglichkeit hätten, sind sie die hauptsächlich nach UNO oder also wo würden die Palästinenser eben vor, also geltend machen können, sind das hauptsächlich nach UNO? Na, also für mich ist das zuerst einmal die Frage nach der palästinensischen Entscheidung. Ja. Dann ist es eine Frage der Strategie, wo man da irgendwie Rechte einfordert und wie und so, ja. Aber das erste Problem ist, wie trifft man die kollektive palästinensischen strategischen Entscheidungen, wo und wie. Also das ist momentan irgendwie das erste Problem. Weil es hat nie gegeben, ein Gesetz, ein Land, weil progressivere Kräfte und die BLO-Listen haben gewonnen. Was passiert? Israel hat Bürgermeister, die demokratisch gewählt wurden, in die Luft gesprengt. Die Wahlen wurden fast annulliert. 2. Mal 1976 waren die Wahlen bloß Formsache, damit also nach der Ermordung von Rabin, dass man dort gewisse Friedenstendenzen zeigen wollte. Und 10 Jahre später gab diese Wahlen, die von den Westen durch die Brille Israel annulliert wurden. Und jetzt diskutieren wir um eine demokratische Wahl, nicht demokratisch. Es wird nichts, solange Palästina besetzt, wird keine demokratische Wahl geben. Das ist die Anmerkung. Grund- und Bodenregister kann man in britischen Archiven und türkischen, also türkische Zeit, osmanische Zeit, und Mandatenzahl. Da kann man alle palästinensischen Grund- und Besitzregister dort holen. Viele Palästinenser benutzen das. Ja, ja. Durch rechtliche Wege und so weiter kann man Zugang bekommen. Es ist noch eine Fragemeldung. Moment. Willst du hier drauf gleich antworten? Ja, vielleicht ganz kurz. Ich meine, nein, das war vielleicht ein Missverständnis. Wir sprechen über Wahlen von dem PNC, dem PLO-Parlament, nicht über Wahlen in den besetzten Gebieten. Völkerrechtlich, was Wahlen betrifft, gibt es leider eigentlich fast gar nichts an Instrumenten, die irgendwie bestimmen würden, wann Wahlen irgendwie rechtlich okay sind und wann nicht. Ja. Sicher ist es irgendwie völkerrechtlich, Kolonialismus ist völkerrechtlich nicht erlaubt. Besatzung, wenn sie konform der Genfer Konventionen geht, ist sie erlaubt. Apartheid ist sicher nicht erlaubt. Wahlen unter diesen Bedingungen, da gibt es irgendwie kein völkerrechtliches Instrument, das bestimmen wird, wann man das macht und wann nicht. Aber natürlich macht es wenig Sinn, zu glauben, dass man unter Bedingungen der Unterdrückung irgendwie freie Wahlen durchführen kann. Und normalerweise wird das auch nicht propagiert, da geht man gegen die Unterdrückung an. Und nicht ans Wahlen organisieren. Aber es ist genauso wie normalerweise beendet man ja auch die Besatzung, bevor man irgendwie von Befreiung und von Staatlichkeit spricht. Ja? Man lässt ja nicht die Besatzung bestehen oder unterstützt sie sogar und zugleich baut man dort irgendeinen Staat auf, der irgendwie auch für die Leute irgendwie Bedeutung haben soll oder ihnen auch gewisse Grundrechte geben soll. Es ist ja alles irgendwie absurd, ja? Es passt ja alles nicht zusammen. Hier ist noch eine Fragemeldung. Status quo festzustellen, muss man auch die geostrategischen Blickwinkel sehen, die mit Palästina und Israel zusammenhängen. Denn ohne die zu kennen, versteht man auch nicht, warum bisher keine Lösung gefunden wurde, in keiner jeglichen Form. Ich war vor kurzem in Palästina und habe Gespräche mit Jugendlichen geführt, die viel leider auch von Verschwörungstheorien Nonnenplans geht, den hierzulande fast niemand kennt, in Palästina, aber die Juden sehr gut Bescheid wissen darüber. Was für Plan? Der Nonnenplan oder der Nonnen, der eine Basis der israelischen strategischen Ausrichtung bildet. 1982 wurde der geschrieben. Und ich meine, dass... Was beinhaltet der? Also es sind, letztendlich sagt der Plan, dass die Palästinenser nur noch östlich des Jordan leben sollten und quasi Jordanien das zukünftige Palästina ist. Es geht um den New Middle East, also das ist ja auch von amerikanischer Seite her gewollt, eben einen komplett neuen Nahen Osten. Damit hängen die Revolutionen in Nordafrika zusammen, damit hängt alles zusammen. Letztendlich, meine Frage ist, diese Fakten, die in der israelischen Politik immer noch diskutiert werden und eine Ausrichtung sind, eine ganz klare Ausrichtung, inwiefern gibt es nun Bewegungen in Palästina oder inwiefern wird es in NGOs, in Institutionen diskutiert, das Wissen weitergetragen an die zukünftigen Führer dieses Landes? Inwiefern wird das eigentlich diskutiert? Warum es keine Lösung bisher gibt? Das ist, es ist eigentlich so einfach, aber es wird verschwiegen, dass diese Dinge existieren. Und es ist ein zionistischer Hintergrund natürlich, aber das darf natürlich hier sowieso nicht weiter diskutiert werden, aber dort, wie gesagt, also ich habe mit diesen Menschen geredet und die waren unglaublich informiert und wir wissen, dass die Palästinenser eine der gebildetsten Menschen der Welt sind, die auch gut an diese Informationen kommen, gerade in diesem Zeitalter des Internets. Wie kriegen Sie das mit? Und Badir, übrigens, Nadir, glaube ich, heißt er, ein Mitarbeiter von Badir, war genau über diese Dinge so gut informiert und ich denke, dass das ein großer, wichtiger Teil ist für die Zukunft. Ich mache jetzt noch die letzte Frage und dann haben die Heidi. Es ist schon vieles angesprochen worden. Lauter bitte. Es ist jetzt schon vieles angesprochen worden. Mich interessiert es auch, also was Sie für Erfahrungen haben. Wir haben ja auch hier öfters die Helga Baumgarten und die hat auch berichtet und ich habe auch eine Studienfrage mal gemacht. Und also man bekommt schon mit, dass also die Jugendlichen dann auf dem Land, sei es in Jeflik oder Susia oder so, sehr aktive Gruppen gibt, die auch gut organisiert sind. Natürlich alle fragmentiert, das ist ja das Hauptproblem. Und dann, also was wir eben gehört haben, dass die Jugendlichen auch oder die Jugend auch ziemlich unzufrieden ist mit der ganzen politischen Führung und dass die auch wissen, die einzige Strategie, sie müssen ein Konzept, ein politisches Programm entwickeln, wenn es wieder da eine Zuspitzung an oder bis hin zu einer schweren Auseinandersetzung, dass sie dann auch was in der Hand haben. Und da ist die Frage, wo sind die Zellen, also diese zivilgesellschaftlichen, kommen die mehr aus dem ländlichen Raum, aus dem universitären Raum, die eben sowas stemmen könnten. Und ganz grundsätzlich, das haben wir auf der Rundreise auch wieder in Tel Aviv bei dem Zukunft waren oder Nusse Bay waren oder an dieser Universität, also das Allerwichtigste ist dieser Siedlungsstopp. Das geht ja brutal weiter und dann ist ja kein Land mehr da. Ja. Das ist das Allererste, wenn man überhaupt von der Strategie spricht. Und dann das Letzte, was ich sagen wollte, ich sehe da ein ganz großes Problem auch bei dieser ganzen, es ist toll mit dieser Registrierung und es ist schon sehr wichtig, dass man sagt, wer ist jetzt Palästinenser oder so, dass es dann bestimmt, wenn es mal so weit kommt, Probleme gibt mit diesen sogenannten Auslandspalästinensern, die eben in Europa, in den USA oder sonst wo leben, schon in besseren Bedingungen und dann den Leuten vor Ort, die dann sagen, nee, also wir wollen die Politik, wir sind hier die Betroffenen und wir lassen uns nichts von außen also sagen, was wir hier für eine Strategie fahren sollen. Also zuerst mal eben so zu den Informationen und Plänen und so weiter. Also was palästinensisches Wissen über israelische Politik und Pläne und die Absicht, eben die, diese langfristige Planung von Kolonialisierung und Vertreibung. Also das ist, das Wissen, glaube ich, ist einfach überall vorhanden und da gibt es keinen Mangel an Wissen darüber, und zwar von der Bevölkerung bis zu allen irgendwie Institutionen. Es ist, und es ist auch irgendwie dokumentiert, man kann Bücher dazu lesen, und also das ist eigentlich nicht das Problem. Ja? Ich meine, so die verschiedensten israelischen Pläne der Kolonialisierung, der Vertreibung, die sind alle beschrieben worden, die sind alle, und das ist auch irgendwie sehr stark im Bewusstsein von den meisten Palästinensern, Palästinenserinnen. Aber die Frage ist ja, was macht man mit diesem Wissen? Ja? Das ist irgendwie, also es fehlt nicht an Wissen über die israelische Politik und über viele Jahre hinweg. Insofern, das glaube ich. Was war das zum Schluss jetzt noch? Was war die Frage da? Die Registrierung zur Wahl, was war das? Die Registrierung war, wie man damit umgeht, dass zum Beispiel die Auslands... Was auch sogenannte Auslandspalästinenser betrifft, ich glaube, da haben wir eigentlich nicht das Problem, weil diese Auslandspalästinenser sind die Flüchtlinge, deren Recht auf Rückkehr immer verweigert oder irgendwie vom Tisch gewischt wird. Also die Erwartung wäre ja, dass sogar diese eben palästinensische Flüchtlinge, die ja nicht Wahl-Auslandspalästinenser, die sind ja irgendwie gezwungenermaßen Auslandspalästinenser, dass die sehr wohl und dass deren Beteiligung sehr wichtig wäre, gerade in Bezug auf politische Entscheidungen über das Programm und über die Vision, und weil sie eben da auch Teil des Volkes sind, dessen das Grundrecht auf Rückkehr eben verweigert ist. Das sind nicht irgendwelche Auslandsdeutsche, die irgendwie auch irgendwie zurückkehren können oder so. Also ich glaube nicht, dass das Problem ist. Was die Gruppen betrifft, wer da irgendwie... momentan ist einfach die Situation so, es gibt irgendwie Initiativen und Gruppen überall, also sowohl in dem Ramallah, das wir immer kritisieren, gibt es auch Initiativen von Jugendlichen und von und es gibt auch auf dem Land, und es gibt die verschiedensten Popular Committees, und es gibt Initiativen von Frauen. Es gibt eine Menge von Ideen und von Initiativen, und wie man irgendwie sein Land beschützen und verteidigen und kann. Aber es sind halt immer irgendwie lokale Initiativen, die halt Antworten auf bestimmte Situationen oder Probleme versuchen zu geben. Es gelingt auch nicht in der derzeitigen Situation, eben so eine übergreifende eine richtige Programm- oder nationale Strategien zu entwickeln, eben weil es da schon wieder dann an den am Prozess der Entscheidungsfindung da irgendwie mangelt. Ja? Also es gibt halt überall wieder so Vorstöße, zum Beispiel wie es da irgendwie diese I1-Region da irgendwie so in den Medien war, weil halt da wieder eine Siedlung gebaut hätte werden sollen. Das ist da so im Osten von Jerusalem, wo dann irgendwie abgetrennt wird zwischen nördlicher Westbank und südlicher. Dann gab es halt diese, zum Beispiel, die, äh, diese Initiative, da so ein palästinensisches Dorf, Siedlung sozusagen, das hat mir ja nicht gefallen, das Siedlungsnamen, aber also ein palästinensisches Zeltdorf zu errichten, ja, was irgendwie auch gut gemeint war und wo Leute eine Menge von Energie und investiert haben, aber es blieb halt bei der Initiative, ja, und dann wurde das Dorf halt da irgendwie abgeräumt von den Israelis und ja, und jetzt ist irgendwie nicht mehr viel übrig von der Initiative. Und so geht es halt oft, einfach weil es irgendwie so an längerfristigen und potenziell irgendwie einflussreicheren Strategien, da fehlt es dann wieder. Also so Initiativen sind überall, auf allen Ebenen. Ja, ich glaube, es sind jetzt noch eine Menge Fragezeichen und die werden wir jetzt einfach mit nach Hause nehmen müssen für weitere Veranstaltungen. Dir ganz, ganz, ganz, ganz vielen Dank für doch einen unheimlichen Korb von Wissen und Ihnen allen einen frohen, guten Nachhauseweg. Bis zum nächsten Mal.